Hallo! Servus beinand. Diese Folge heißt Oktoberfest früher und heute. Das war eine bayerische Blaskapelle. Sie spielt auf dem Oktoberfest. Einmal im Jahr findet in München das größte Volksfest der Welt statt. Das erste Oktoberfest war 1810. Damals war die Hochzeit vom späteren bayerischen König Ludwig I. mit Prinzessin Therese. Weil das also ein traditionelles Fest ist, tragen viele Leute auch heute noch traditionelle bayerische Kleidung. Die traditionelle Kleidung einer bestimmten Gegend nennt man die Tracht. Die bayerische Tracht sieht so aus. Der bayerische Mann trägt eine Hose aus sandbraunem Leder. Leder ist die Haut von Tieren. Die Hose geht bis knapp übers Knie, kann aber auch kürzer sein. Dazu trägt der echte Bayer Wollstrümpfe in Naturweiß und ein weißes Hemd. Die bayerische Frau trägt ein Dirndl. Das ist ein Kleid ohne Ärmel, bevorzugt in den Farben Flieder, Marineblau, Rosé oder Flaschengrün. Unter dem Kleid trägt sie eine weiße Bluse mit Spitzen und einem sehr tiefen Dekolleté. Naja, wenigstens heute. Das Dekolleté ist, glaube ich, nicht so sehr traditionell. Aber Vorsicht! Nicht jede Frau, die ein Dirndl trägt, ist eine Bayerin. Auch viele Touristinnen tragen auf dem Oktoberfest ein Dirndl. Also, ich finde das sehr schön. Ja? Ja, weil sie lernen ja so das Land viel besser kennen. Von innen sozusagen. Es ist schön, dass dir die Touristinnen, dass dir der Tourismus so wichtig ist. Vielleicht solltest du Reiseleiter werden. Eine gute Idee. Jedenfalls, eine echte Bayerin erkennt man heute nur noch an der Sprache. Und das klingt dann so. Also heute sind wir da, weil wir mit den Enkelkindern Karussell fahren wollen, seit dem 10:30. Und dann waren wir beim Anden essen. Und jetzt fahren wir noch ein, zwei Mal und dann gehen wir wieder heim. Sie hat gesagt, wir sind hier, weil wir mit den Enkelkindern Karussell fahren wollen. Die Enkelkinder, das habe ich verstanden. Das sind die Kinder von ihren Kindern. Ja? Was hat sie denn noch gesagt? Sie hat gesagt, wir waren beim Andenessen. Und was heißt das? Na, das isst du doch auch gerne. Ein Tier, das auf dem Wasser lebt. Ach, Ente! Sie haben gebratene Ente gegessen. Genau, ein traditionelles Essen. Die Karussells sind jedenfalls nicht mehr traditionell. Die sind ganz modern, voller Hightech. Es gibt aber auch ganz alte Karussells auf dem Oktoberfest. Marions Mutter stellt uns jetzt eins vor. Wie alt ist es? Also wir stehen hier vor einem original bayerischen Karussell, das nennt sich Krinoline. Aber ganz besonders schön ist es, dass hier noch eine original Blaskapelle dazu spielt, zu diesem Karussell. Und ich würde sagen, dieses ganze Ding ist bestimmt schon 100 Jahre alt. Ein echtes Stück bayerische Tradition auf dem Oktoberfest. Eigentlich müsste jeder mal damit fahren. Dann fahren wir doch mal. Du fährst allein, jetzt reicht mir das schon. Na, wie alt ist dieses Originalkarussell? Wahrscheinlich ist es 100 Jahre alt. Dieses Karussell aus Holz fährt ganz langsam, ganz gemütlich. Ich möchte aber nicht mal damit fahren. Das Karussell dreht sich nämlich langsam und schaukelt dabei. Es gibt auch noch andere Traditionen auf dem Oktoberfest. Zum Beispiel das. Wenn ich Sie noch mit einladen darf, es gehört zur Allgemeinbildung, einmal im Flugzeug des Gewissens zu sein. In der ersten Reihe zeige ich jetzt den Floh selbst. Ab der zweiten Reihe reiche Sie den Floh bitte schön durch. Sollte der Floh nicht zappeln, bitte anhauchen, dann zappelt er wieder. Ein Flohzirkus. Der Floh, die Flöhe. Ein Floh ist ein ganz kleines Tier, ein Parasit. Es lebt auf Menschen und anderen Tieren und trinkt ihr Blut. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ein Flohzirkus? Der Flohzirkus ist ja auch ganz klein. Zweimal am Tag setzt der junge Mann vom Flohzirkus die Flöhe auf seinen Arm. Und dann trinken sie. So werden sie ganz stark. Bis zu wie viel Gramm kann ein Floh ziehen? So 35 Gramm kann so ein kleiner Floh ziehen und vorwärts bewegen. Wollten wir Menschen dies im Verhältnis leisten, müssten wir einen schweren Güterzug auf den Schienen wegziehen können. Bis zu wie viel Gramm kann ein Floh ziehen? Bis zu 35 Gramm. Das wäre so, wie wenn ich einen ganzen Zug ziehen würde. Dann musst du eben mehr Blut trinken. Dann wirst du auch ganz stark. Die Leute tragen bayerische Tracht. Die Leute tragen bayerische Tracht. Sie fahren mit den Enkelkindern Karussell. Sie fahren mit den Enkelkindern Karussell. Der Floh kann bis zu 35 Gramm ziehen. Der Floh kann bis zu 35 Gramm ziehen. Das war's für heute. Wir sagen... Mist, mich juckt's. Aber hier sind doch keine Flöhe. Aber mich juckt es trotzdem. Da hilft nur Blasmusik. Das wollte ich ja gerade sagen. Servus. Servus. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.